Es war ein Herr in reiferen Jahren, betont würdevoll, mit einer Vorsicht verratenden und griesgrämigen Physiognomie. Er begann damit, dass er an der Tür stehen blieb und sich mit beleidigend unverhohlenem Erstaunen umblickte, als ob er fragen wolle, wohin bin ich geraten? Misstrauisch, mit dem affektierten Ausdruck eines peinlichen Überraschtseins, fast eines Schreckens, sah er sich in Raskolnikows enger und niedriger Kajüte um. Mit gleichem Erstaunen richtete er seine Blicke auf Raskolnikow selbst, der entkleidet, ungekämmt und ungewaschen auf seinem unansehnlichen alten Divan lag und ihn ebenso unverwandt betrachtete. Dann begann er mit gleicher Bedächtigkeit, die abgerissene, unrasierte und ungekämmte Erscheinung Rasumichins zu betrachten, der seinerseits ihm dreist und fragend geradeaus in die Augen blickte, ohne sich von seinem Platz zu rühren. Das gespannte Schweigen dauerte etwa eine Minute, und endlich trat, wie zu erwarten war, ein kleiner Stimmungswechsel ein. Nachdem der eingetretene Herr wahrscheinlich gewissen, übrigens sehr deutlichen Anzeichen entnommen hatte, dass mit einer herrischen Miene hier in dieser Kajüte nichts zu wollen sei, wurde er etwas freundlicher und sagte höflich, obgleich nicht ohne eine gewisse Strenge, indem er sich an Zossimow wandte und jede Silbe seiner Frage betonte, »Rodion Romanitsch Raskolnikow? Student oder ehemaliger Student?« Zossimow rührte sich ein wenig und hätte vielleicht auch geantwortet, wenn Rasumichin, an den die Worte gar nicht gerichtet waren, ihm nicht zuvorgekommen wäre. »Da liegt er auf dem Divan. Und was wollen Sie?« Dieses familiäre »Und was wollen Sie?« traf den gezierten Herrn wie ein Hieb. Und fast hätte er sich zu Rasumichin umgewandt, aber er hielt sich noch rechtzeitig zurück und wandte sich schnell wieder an Zossimow. »Dort ist Raskolnikow«, brummte Zossimow und wies auf den Kranken hin, dann gähnte er, wobei er seinen Mund ungewöhnlich weit aufsperrte und ihn ungewöhnlich lange in dieser Lage behielt. Dann bewegte er die Hand langsam zur Westentasche, zog eine große, dicke, goldene Uhr hervor, öffnete den Deckel, sah nach und steckte sie ebenso langsam und träge wieder ein.